Kalliste aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Kalliste. O Leser, stelle dir mit zärtlichem Gemüte einmal die größte Schönheit vor, auf deren Stirn der Frühling lächelnd blühte, um deren Herz sich längst ein edelmütig Chor entzückter Jünglinge bemühte. Die stell jetzt deinem Geiste dar und fühl es recht, wie schön sie war. Die, deren Schicksal ich erzähle, Kalliste, groß durch ihren Stand und edler noch durch ihre Seele, ließ, weil sie sich nicht wohl befand und weil der Doktor ihr den Aderlass befohlen, des Königs ersten Wundarzt holen. Er, dieser so berühmte Mann, der schmachtend insgeheim Kallistens Reiz verehrte, weil ihm ihr hoher Stand ein größer Glück verwehrte, nahm die Gelegenheit mit 1000 Freuden an. Er kam, o, wär er nie gekommen! Er nimmt den weißen Arm und streift ihn ängstlich auf und forscht, von Lieb und Ahndung eingenommen, mit Zittern nach der Adernlauf und streift in trunkener Angst den Arm noch vielmal auf. Kallistens Freundin sieht ihn zagen und sagt's ihr, heimlich sagt sie's ihr. O, spricht sie, lassen Sie den Herrn nur ruhig schlagen, und schlüg er zweimal fehl, so werd ich doch nichts sagen, ich weiß, er meint es gut mit mir. Der Arzt sprach noch, das wollen wir nicht hoffen, und schlug und rief, o, unglückseliger Schlag, ich habe ja den Puls getroffen, und taumelte, bis er da niederlag. Sie, noch für den besorgt, kann man was Edlers denken, der so gefährlich sie verletzt, verbot ihm oft, sich nicht um sie zu kränken, und blieb 2 Tage lang bei allem Schmerz gesetzt. Doch dies war nur geringes Leiden, die Ärzte sahen nunmehr die tödliche Gefahr, und wurden grausam eins, den Arm ihr abzuschneiden, weil sonsten keine Rettung war, und ohne sich darüber zu beklagen, reicht sie den Arm, den schönen Arm schon da, und bittet nur den ja um Rat zu fragen, der schuld an diesem Unglück war. So ward der Schönen denn das Leben für den Verlust des Arms gegeben, so war das Leben denn für so viel Schmerz der Lohn. Sieh nur den Doktor an, sein Schrecken sagt dir's schon. Er sieht den Brand und spricht mit bangem Ton, sie können länger nicht als noch 3 Tage leben. O Gott, wie kurz ist diese Frist! Ihr Ärzte, helft ihr doch, wenn ihr zu helfen ist! Auch hier blieb noch das große Herz gelassen. So, sprach sie, sterb ich denn, wohlan, er ist nicht schuld, er würde gern für mich erblassen. Gott hat's verhängt, Gott ehr ich durch Geduld und bin bereit, den Augenblick zu sterben. Der Wundarzt trat in dem herein. Sie aber, fuhr sie fort, setz ich hiermit zum Erben von allen meinen Gütern ein, sie möchten sonst unglücklich sein. Sie sprach's und schlief großmütig ein. Ende von Kalliste.